Andacht vom 10.06.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Über Enttäuschung. Ich teile jetzt etwas mit euch, womit ich heute aufwachte. Es geht um den Gedanken der Enttäuschung. So viele Christen kämpfen mit Enttäuschung. Enttäuschung ist ein starkes Gefühl. Es lähmt uns und hält uns davon ab, die guten Dinge in unserem Leben zu sehen. Wenn wir nicht wissen, wie man mit Enttäuschung umgeht, werden wir schlimme Konsequenzen erleiden. Ich kam gerade erst wieder von Polen zurück. Dort sprach ich mit einem Mann, der in der deutschsprachigen Welt sehr bekannt ist. Er ist über 70 Jahre alt und wandelt seit Jahrzehnten im Übernatürlichen. Sein Dienst hat viele Menschen erreicht und Gemeinden in unterschiedlichen Ländern gegründet. Er arbeitet viel mit Drogenabhängigen. Als ich mit anderen Freunden und diesem Mann am Tisch saß, fragte jemand ihn: Gibt es denn nicht auch Menschen, die Drogen genommen haben, deine Predigten hörten und danach trotzdem zurück in ihre Drogenabhängigkeit gehen? Er antwortete: Ja, sicher. Erneut wurde er gefragt: Ja, bist du darüber nicht enttäuscht? Ich war gespannt, welche Antwort er geben würde, denn wenn man seine Kraft in Menschen setzt und diese dann wieder gehen, kann das sehr enttäuschend sein. Der Mann sagte: Nein, ich bin nicht enttäuscht. Lass die Leute immer gehen, hänge dich an niemanden. Ich bin ja nicht einmal der Eigentümer der eigenen Frau. Lebe mit offenen Händen. Die Bibel sagt uns, woher Enttäuschung kommt. Unerfüllte Hoffnung führt zur Enttäuschung und Frustration. Es gibt eine richtige Hoffnung und eine falsche Hoffnung. Wenn wir in falscher Hoffnung leben, kann darauf Enttäuschung folgen. Wie viele Menschen sind von der Kirche enttäuscht? Wie viele Männer sind von ihren Ehefrauen enttäuscht? Wie viele Eltern sind von ihren Kindern enttäuscht? Das macht uns sehr traurig und krank. Eins habe ich gelernt: Gott ist nie enttäuscht von mir. Das ist interessant und befreiend. Eines Tages sagte ich zu Gott: Herr, ich hoffe, ich enttäusche dich nie. Gott antwortete mir: Du kannst mich nicht enttäuschen. Denn Enttäuschung folgt aus einer unerfüllten Hoffnung. Aber Gott, der alles weiß, kann nicht enttäuscht werden. Er hat keine Erwartung an dich, die du erfüllen musst. Und wenn du es nicht tust, ist er enttäuscht. Was mich sehr berührt, wenn ich an Gott denke, ist, dass er nie sein eigenes Interesse sucht. Seine Liebe ist bedingungslos. Gott liebt dich nie, um sein Bedürfnis in dir zu stillen. Also, wenn du nicht tust, was er möchte, wird er nicht enttäuscht sein, weil du seinem Bedürfnis nicht nachkommst. Er ist nicht enttäuscht von dir, denn er braucht dich nicht. Stell dir vor, du heiratest, aber bevor du heiratest, bekommst du ein Buch. In dem Buch steht alles über die Person, die du heiraten wirst. Es ist eine prophetische Sicht über das Leben dieser Person. Jeder einzelne Fehler steht drin, den die Person tun wird. Du liest das Buch und stellst fest, dass diese Person dich eines Tages anlügen und dich betrügen wird. Sie wird dich sehr tief verletzen. Alles bis ans Ende dieser Person steht in diesem Buch. Ich kenne keinen Menschen, der solch eine Person heiraten würde. Wir aber gehen Beziehungen ein und hoffen, dass all unsere Erwartungen erfüllt werden. Und dann sind wir enttäuscht, denn wir hatten erwartet, eine perfekte Person zu heiraten, die all unsere Erwartungen erfüllt. Gott aber, bevor er sich entschied, eine Beziehung zu dir einzugehen, einen Bund mit dir zu schließen, dich als seine Braut zu erwählen, Er wusste, was du tun würdest. Und er erwählte dich. Was ist geistlicher Ehebruch? Wenn man Geld für alles gibt, nur nicht für Gott. Das gilt sogar für Dienste. Aber er wusste alles, bevor er eine Beziehung zu uns einging. Wenn du das verstehst, wird dein Herz so tief hingegeben sein für Gott, weil du weißt, dass er nie enttäuscht sein wird von dir, egal was du tust, denn er hat keine solchen Erwartungen an dich. Kann das Herz Gottes betrübt werden? Ja, aber nicht wegen seiner Enttäuschung über dich, sondern weil er weiß, dass wir uns selbst schaden. Am Kreuz zeigte er, dass schon alles vollbracht ist. Hier ist, was ich gelernt habe. Stelle keine Erwartungen an andere Menschen. Das ist sehr wichtig. Unerfüllte Erwartungen führen zu Enttäuschung. Schau, ich bin seit 35 Jahren mit Debbie verheiratet. Als ich sie heiratete, hatten wir beide Erwartungen. Deshalb waren wir auch oft voneinander enttäuscht. Als ich das kapierte, entschied ich mich, keine Erwartungen mehr an meine Frau zu haben. Sie muss nicht für mich kochen oder die Wäsche waschen, wenn sie nicht will. Ich erwarte nicht mehr von meiner Frau, dass sie irgendetwas tut, um mich glücklich zu machen. Ich habe keine Erwartungen mehr an meine Frau. Das macht uns frei, einander in Liebe zu dienen. Viele Eltern sind von ihren Kindern enttäuscht. Wir haben zwei leibliche Söhne und Clayton, den wir adoptiert haben. Die erste Frage, die viele Menschen mich am Anfang in Brasilien fragten: Pastor Reinhard, wie traurig nicht, ich war automatisch ein Hirte für sie. Also, sie fragten mich: Sind deine Söhne auch im geistlichen Dienst? Ich gab zur Antwort: Nein. Sie wollten wissen: Bist du nicht darüber enttäuscht? Ich: Nein. Oder sie fragten: Die Frau, die dein Sohn heiraten wird, bist du mit ihr einverstanden? Ich fragte zurück: Ich verstehe deine Frage nicht. Wenn ich morgens aufwache, wache ich neben Debbie auf, nicht neben meiner Schwiegertochter. An diese habe ich keine Erwartung. Das ist die Wahl meines Sohnes. Da muss ich nicht überlegen, ob ich einverstanden bin. Ich habe nur die Aufgabe, meine Schwiegertochter zu lieben, wie Jesus möchte, dass ich Menschen liebe. Diese dauernden Erwartungen an andere Menschen machen mich nur kaputt. Meine Söhne sind in erster Linie Gottes Söhne. Dann sind sie auch meine leiblichen Söhne. Wenn wir all unsere Erwartungen an Gott und an andere Menschen aufhören, werden wir viel freier leben. Gestern habe ich mich mit meinem Social Media Team unterhalten. Wir haben den ganzen Tag aufgenommen. Wir sprachen darüber, dass die Menschen dann enttäuscht von mir sind, wenn sie von mir erwarten, der Prophet für ihr Leben zu sein. Gott hat dich erwählt. Er kennt deine Probleme, deine Fehler und Schwächen. Er wird nicht enttäuscht sein von dir. Das ist wichtig, denn wenn du sündigst und versagst und denkst, dass Gott enttäuscht ist, wirst du vor ihm weglaufen und dich verstecken, denn du denkst, er mag dich nicht mehr. Dann stellst du dich vor ihm besser dar, als du bist. Was würde geschehen, wenn in deinem Herz ganz fest verankert ist, dass du Gott nie enttäuschen kannst? Du würdest zu ihm laufen, statt weg von ihm. Schau, was in Hebräer 4,15 steht. Wir haben keinen Hohepriester, der unsere Schwachheiten nicht kennt. Wir haben einen Hohepriester, der durch alles gegangen ist, durch was wir auch gehen. Und er hat es überwunden. Das Gefühl, dass wir Gott enttäuscht haben, ist so stark, dass wir uns von ihm distanzieren. Wenn aber unsere Herzen davon überzeugt sind, dass Jesus, auch wenn wir sündigen, sagt, ich bin nicht enttäuscht, lass mich dir durch dies helfen, ich gehe mit dir da durch. Wenn wir Gott so nahen, werden wir im Sieg leben. Die Religion hat uns immer erzählt, dass Gott enttäuscht ist von uns. Was die Leiterschaft für uns war, das haben wir auf Gott übertragen. Das religiöse System hat uns das beigebracht. Zum Beispiel, du hast deinen Zehnten nicht gebracht. Ich bin enttäuscht. Du bist nicht regelmäßig im Gottesdienst gewesen. Ich bin enttäuscht. Du bist kein guter Christ, auf den man sich verlassen kann. Ich bin enttäuscht. Du hast dich nicht ausbilden lassen zu einem Dienst. Ich bin enttäuscht. So haben wir immer gedacht, dass Gott genauso denkt wie die Leiter, die über uns standen. Deshalb dachten wir, Gott sei ununterbrochen von uns enttäuscht. Aber das ist er nicht. Einer der Bibelverse, die sehr klar ausdrückt, wie es wirklich ist, ich liebe ihn sehr, zeigt uns, wie wir durch Anfechtungen gehen können, ohne enttäuscht zu sein. Römer 5, 3 bis 5. Wir freuen uns in Bedrängnis. Aber Reinhard, ich freue mich nicht in der Anfechtung. Das macht mein Leben schwierig. Aber Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld bewirkt Bewährung und formt den Charakter. Ein guter Charakter bewirkt Hoffnung. Aber Reinhard, wenn ich verschiedene Dinge erwarte, werde ich enttäuscht sein. Schau, wie Römer 5,5 endet. Die Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Wir werden nicht enttäuscht sein, wenn wir ununterbrochen in Gottes Liebe leben. Ich habe einen geistlichen Sohn in Polen. Vor 3 Jahren sagte Gott zu mir auf einer Konferenz dort, ich möchte, dass du ihn als geistlichen Sohn adoptierst. Ich tue das nicht gern, aber ich gehorchte Gott. Ich ging also zu ihm und seiner Frau und bot ihnen an. Wie wäre es, wenn wir unsere Freundschaft verändern und ich euch als meinen geistlichen Sohn und meine geistliche Tochter annehme? Dann sah ich den Schock in ihren Gesichtern. Sie erzählten mir daraufhin, dass er erfahren hatte, wie sehr er seinen Vater enttäuscht hatte, weil er die katholische Kirche verlassen hatte. Er war 20 Jahre bei den Jesuiten gewesen. Jetzt war er ein radikaler Prediger. Er fragte mich, was erwartest du von mir? Ich antwortete, nichts. Ich habe keine einzige Erwartung. Was ich möchte ist, dich geistlich zu adoptieren, um dir alles zu geben, was du brauchst, um das zu erfüllen, was Gott von dir will. Matthäus ist auch ein geistlicher Sohn von mir. Kürzlich sprachen Debbie und ich miteinander und sie meinte, schau, welch wunderbarer Sohn Matthäus für uns ist. Schau, wie sehr wir uns über ihn freuen. Gott will uns als seine Kinder, nicht damit wir ihn nicht enttäuschen, sondern weil er uns liebt. Er liebt uns, wie wir sind. Und wenn wir 1000-mal versagen, wird er uns genauso lieben. Er kennt all die Schwierigkeiten und Kämpfe, durch die wir gehen. Wir werden ihn nicht enttäuschen. Er kennt unsere Reaktionen. Das ist etwas, was mich am meisten berührt in meinem Leben mit Gott. Gott, wie oft habe ich versagt und alles vermasselt. Und du hast mich immer noch erwählt? Ja, ich wusste es. Ich hatte keine andere Erwartung. Ich habe dich erwählt in meiner Liebe. Wir müssen in Freiheit mit Gott leben, frei von dem Gedanken, dass wir ihn enttäuschen können. Dann wird unsere Beziehung zu Gott sehr süß werden. Was mich und meine geistlichen Kinder angeht, gibt es niemals etwas, was mein Herz in Unruhe versetzt. Nichts, was ich möchte, dass sie erfüllen, nie. Denn das würde mich enttäuschen. Ich lasse sie alle frei. Manche treffen Entscheidungen, die nicht gut sind. Dann leiden sie. Aber ich bin nicht enttäuscht. Ich erinnere mich daran, als eins meiner spirituellen Kinder wirklich großen Unfug machte. Und er fragte mich, ob ich enttäuscht sei. Ich sagte, nein. Wenn du Hilfe brauchst, um da durchzugehen, bitteschön, ich helfe dir. Aber ich bin nicht enttäuscht. Lasst uns unsere Herzen erfüllen mit dieser bedingungslosen Liebe Gottes, um in Freiheit vor ihm zu leben. Setzt eure Erwartungen nicht in Kirche, Pastoren oder Menschen. Setzt eure Erwartung auf Gott. Matthäus, teile dein Herz. Von Matthäus, dem Portugiesisch-Übersetzer. Viele Personen fragen mich, wie das mit den Entscheidungen ist, die Gott für uns getroffen hat. Sie kennen nicht den Unterschied zwischen Vorsehung und Vorherbestimmung. Der Grund dafür ist, dass sie die Natur Jesu und Gottes nicht kennen. Sie denken, wenn sie nicht das tun, was Gott von ihnen will, werden sie Gott enttäuschen. So verfolgen sie endlos die Frage nach ihrer Bestimmung von Gott. Ich schreibe gerade mit anderen zusammen einiges auf. Eins der Themen ist Gottes Wille. Biblisch ist der Wille Gottes mit Jesus verbunden. Er ist immer mit Jesus verbunden. Es ist eine perfekte Verbindung, der perfekte Bund, der sich nicht auf Menschen verlässt. Gott schloss einen Bund mit Jesus, weil er wusste, dass sein Wille durch ihn erfüllt wurde. Es ist interessant, dass man schon in 1. Mose und durch die ganze Bibel hindurch immer den gleichen Inhalt des Willens Gottes lesen kann. Sogar bei Adam, bei Abraham. Gott bringt Christus hinein und sagt, mein Wille ist mein Sohn. Warum betont Gott das? Weil es unmöglich ist, ihm zu gefallen. Es geht nur in Jesus. Nur in Jesus gefallen wir Gott. Es geht nicht um uns oder darum, was wir tun. Das ist nicht wichtig. In Christus, in Jesus, darum geht's. Paulus sagt, ich war der größte Sünder, aber Gott hat mich erwählt. Der Unterschied ist, in Paulus war Jesus Christus. Es gab den Paulus ohne Christus und den Paulus in Christus. Das ist der große Unterschied. Ich dachte kürzlich über Liebe nach. Mein Hauptziel muss die Intimität mit Jesus sein. Der Wille Gottes ist in Jesus. Meine Identität ist in Christus. Nichts kann uns von der Liebe trennen, die in Christus ist. Es ist Intimität und Leben in Christus. Ich muss glauben, dass Christus mich dahin bringt, dass ich Gottes Willen in ihm tue. Gott hat all unsere Probleme in Christus gelöst. Denn in Christus können wir Gott nicht enttäuschen. Er hat uns in Christus gesetzt. So gibt es keine Probleme mehr. Je länger ich mit Jesus gehe, desto besser verstehe ich das. Lebe in Christus und lebe frei. Das ist wirklich so einfach. Wieder von Reinhard. Als ich in Polen war, kämpfte ich eines Nachts mit Christus. Vielleicht teile ich das einmal hier. Es war eine wirklich tiefe Begegnung mit Gott. Jesus sagte, die Kirche wird mich erleben, Für viele wird das nicht schön sein. Was? Habe ich dir nicht gesagt, die Kirche wird erschüttert? Doch, das war 2014. Ja, ich weiß. Jesus sprach weiter. Als ich der Gemeinde sagte, dass ich schnell kommen würde, da geht es nicht um meine Wiederkunft. Es geht um mich, der die Kirche heimsucht. Es gibt klare Warnungen. Jesus sagt zur Kirche, ich stehe an der Tür und klopfe an. Er sagt nie, wer mein Klopfen hört und mir öffnet. Er sagt, wer meine Stimme hört, mit dem werde ich Gemeinschaft haben. Jesus kommt und sucht seine Kirche heim. Er verlangt seine Braut zurück in die Intimität. Jeder Leiter, der zwischen ihm und seiner Braut stehen wird, wird Probleme bekommen. Jesus möchte seine Braut zurück für Intimität. Er möchte, dass die Menschen sich mit ihm verbinden, nicht untereinander für ihn. Ich verbrachte diese Nacht in tiefster Gottesfurcht. Herr, nie möchte ich Menschen über mich mit dir verbinden, sondern nur direkt. Es ist so eine Gefahr, Menschen an uns zu binden. Das geschieht so schnell. Die Menschen werden dann enttäuscht, wir werden enttäuscht und so weiter. Der Bräutigam will seine Braut zurück für Intimität. Er spricht seit einiger Zeit darüber und er gibt Zeichen. Er sagt, wer meine Worte und Zeichen ignoriert, wird Probleme bekommen. Höre, mein Freund, folge dem Bräutigam, was es dich auch immer kostet. Er wird nie enttäuscht sein von dir und du nie von ihm. Es ist Zeit, dass die Braut dem Bräutigam nahe ist. Das ist meine Sehnsucht für alle Kinder Gottes. Das bringt Freude in mein Herz. Amen.